Wie vielleicht die meisten von euch schon wissen, as many of you know, werden Peter Borenko, das ist der junge Mann in dem scharfen Anzug, Peter, like the sharp man in this suit, und ich werden ab November für einige Monate nach Liberia gehen. And I will go to Liberia for some months. Und ich möchte euch gerne einen gewissen Einblick daran geben, was meine Motivation ist. I would like to introduce a little bit about my motivation for going there. Und wie ich die Woche darüber nachgedacht habe, sind mir dazu vier Punkte eingefallen, die eigentlich die Punkte sind, die mich dazu treiben, dorthin zu gehen. When I thought about it and meditated, I received like four points, which really expressed like the reasons why I go. Der erste Punkt ist dieses Land Liberia selbst. The first reason is the country of Liberia itself. Ich nehme an, die meisten von euch haben schon viel darüber gehört. I think many of you heard about it already. Deswegen will ich nur ganz kurz auf die Fakten eingehen. So I just want to give you a few facts. Also Liberia ist ein kleines Land in Westafrika mit circa 3,5 Millionen Einwohnern. Liberia is a small country in West Africa with about 3.5 million inhabitants. Und die CEG arbeitet seit März 2009 mit einer Missionsgesellschaft vor Ort zusammen. And since March 2009, we as CIG are collaborating with a missions organization which is, works locally over there. Weil nicht nur, dass Liberia ein dritte Weltland ist. But not only that Liberia is a third world country, so to say. Sie sind immer noch dabei, sich von einem 14-jährigen Bürgerkrieg zu erholen. But they also have the problem to recover from a 14 years civil war that shook the country. Das merkt man in ihrer Wirtschaft. Sie haben 85% Arbeitslosigkeit. You can see it in their economy. They have 85% of unemployed. Einen medizinischen Standard dort. Es gibt dort Kindersterblichkeit von 24%. It's a very, very low medical standard. And the childbirth rate is about 24%. Und das Schlimmste daran ist, obwohl Liberia Land der Freien bedeutet. And the most troubling thing is that even so Liberia means the country of the free. Weil Liberia wurde für freigelassene amerikanische Sklaven gegründet. Because Liberia was founded for liberated slaves from America. Befinden sich der Großteil der Bevölkerung immer noch in Gefangenschaft von Okkultismus und Aberglaube. Most of the people of Liberia are still in bondage, but it's a bondage of occultism and superstition. Und das sieht man daran an, dass Ritualbeschneidungen bei Kindern. And we can see that there is ritual circumcision of children. Teufelsanbetung und vereinzelt sogar noch Menschenopfer immer noch Teil des täglichen Lebens dort sind. There's a worship of demons and devils, and also even human sacrifice is a part of daily life. Bevor ich jetzt weiter spreche, möchte ich noch kurz für die Botschaft jetzt beten. Before we continue, we would like to pray for the message. Himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Heavenly Father, we thank you for this morning. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. I thank you for every and each one who is here. Ich danke dir für deinen Plan in unserem Leben. Thank you for your plan in our lives. Und ich bitte dich, dass du diese Worte jetzt segnest. So I ask you to bless these words. Und dass du unsere Herzen auf und weich machst. That you would open our hearts and make it like very meek to receive what you have to say. Und dass du uns hilfst, deine Gedanken zu verstehen. And that you would help us to understand your thoughts. In Jesu Namen, Amen. We ask it in Jesus' name, Amen. Um zurück zu Liberia zu kommen, wenn ihr mehr über die Geschichte von der CEG mit Liberia wissen wollt, to come back to the story of Liberia, if you want to know more about Liberia, dann könnt ihr rechts hinten beim Infocenter euch diese Broschüre hier durchlesen. Please go to the Infocenter and there will be a brochure you can read about Liberia. Oder ihr könnt auf der Gemeinde-Homepage die Geschichte nachlesen. But you also will find information on the church's homepage. Meine persönliche Geschichte mit Liberia hat angefangen, als Pastor Rob das erste Mal hier auf dieser Bühne stand. Und my personal story began when Pastor Rob stood here for the first time speaking about Liberia. Und er darüber über seine Pläne sprach, in dieses Land zu reisen. And when he spoke about his plans to go to this country. Und ich habe gleich von Anfang an diesen brennenden Wunsch, dieses Verlangen in mir gespürt, dort mit hinzugehen, zu dieser ersten Missionsreise. And immediately there was this burning desire in me to join them on their first missions trip. Und ich habe zu Gott gebetet, dass er mir doch irgendwie die Möglichkeit geben soll, dass ich dort mitreisen kann. So I asked God that he would give me like the opportunity to come with him. Aber leider war diese Türe für mich zu, weil ich von meiner Arbeit her keinen Urlaub bekommen habe. But this didn't happen. The door was closed because I couldn't get any vacation for my work. Und dass es sich finanziell bei uns, also bei meiner Frau und mir, nie ausgegangen wäre, diese Reise zu machen. And also it was like impossible in terms of financial means. Aber ein paar Wochen später ist Pastor Rob und sein Team wieder zurückgekommen. But some weeks later, Pastor Rob and his team came back. Und ich kann mich erinnern, als ich ihre Berichte gehört habe und die Fotos gesehen habe, die sie mitgebracht hatten. And I can remember, like when I heard their stories and saw the pictures they brought back. Bin ich ungefähr da in der letzten Reihe gesessen und ich kann mich noch an diesen Schmerz erinnern, weil ich das Gefühl hatte, mir ist etwas entgangen. Ich konnte nicht Teil von Gottes Plan in diesem Land sein. I can remember how I sat over there and how I thought, like somehow I missed something and I was really sad about it. Ich habe Gott im Stillen angefleht, mich das nächste Mal dort mit hinzunehmen. So I pleaded with God that he would allow me to come with him the next time. Und Gott war treu und er hörte mein Flehen und ich durfte im selben Jahr mit einem anderen Team dorthin fahren. And God was very faithful and he heard my plea and the same year I was able to join another team. Und ich konnte nochmal dorthin reisen ein Jahr später. And 1 year later it was also possible to go over there the second time. Und auf diesen zwei Reisen hat Gott mir dieses Land und die Liberianer sehr auf mein Herz gelegt. And on this two mission trips God laid like the people of Liberia really on my heart. Und obwohl dort die Umstände zum Teil katastrophal sind. And even so the circumstances over there might be almost like catastrophic. Habe ich die Liberianer sehr zu schätzen gelernt. I really began to appreciate the Liberian people over there. Weil die Menschen dort sind sehr offen und man kommt sehr leicht mit ihnen in Gespräche über Gott und die Welt. Because the people over there are very open, it's easy to get in contact with them and to have conversations with them. Sie sind das absolut härteste und stärkste Volk, das ich bisher gesehen habe und das sieht man schon an den kleinen Kindern, wie viel sie mitarbeiten müssen und wie viel sie ertragen müssen. And for sure, they're for me like the toughest people I've ever seen. You can also see it like, with the children, like they already have at an early age to join their labor. Es ist sehr leicht, sich mit ihnen anzufreunden und die Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nehmen uns gleich als Teil ihrer Familie gesehen. And it's very easy to befriend them. And the people we work together, they saw us as family. Und ich hatte immer den Eindruck, als ob sie für mich alles tun würden. And I had this impression they would do everything for us. Und das nächste, was ich sehr schätze an ihnen, ist allein unsere Anwesenheit ist ihnen wichtiger als das, was wir dort vielleicht weiterbringen können. And what I really treasured is like just our presence there was more important to them than what we could do for them. Und zu guter Letzt schätze ich das sehr, dass sie noch sehr starke Familienbande haben. And finally, I really appreciate like how they treasure family bonds. Dort ist es nicht möglich, dass jemand von der Gesellschaft vergessen wird. And it's impossible over there that anybody would be forgotten from the family. Und leider hat man vor ein paar Wochen gesehen, dass das bei uns ganz anders ist. Unfortunately, you could see that this is like different over here. Vielleicht habt ihr von dem Neuseeländer gehört, der gestorben ist und 14 Monate lang in seiner Wohnung lag, bevor jemand draufgekommen ist, dass diese Person tot ist. Maybe you have heard about the person in New Zealand who laid in the apartment dead for about 14 months until somebody came and visited them and realized that he was dead. Und das wäre dort undenkbar, weil es immer jemanden gibt, der auf einen anderen schaut, der sich nicht mehr selbst versorgen kann. And this would be unthinkable in Liberia because always there's somebody there who takes care of another. Aber Liberia ist für mich jetzt nicht nur eine romantische Vorstellung oder eine fixe Idee, in die ich mich hineinsteigere. But Liberia is not just like a romantic thought or like a fixed idea. I'm just like making my mind up about it. Sondern das ist jetzt mein zweiter Punkt oder mein zweiter Grund, dorthin zu gehen. But my second reason for going there ist, dass Liberia beinhaltet für mich alles, was Gottes Mission ausmacht. Liberia entails everything, which is like mission for me in God's eyes. Und ich liebe das Thema Gottes Mission. Es ist das, was mich wirklich inspiriert, was meine Leidenschaft ist. I love this theme of missions. It's really like my passion. Aber um Mission zu begreifen, muss man erstmal Gottes Absicht verstehen. To grasp really like the purpose of mission, it's important to understand God's intention behind it. Und was ist seine Absicht? What is God's intention? Wir lesen gleich zwei Bibelverse dazu. We can read like two scripture portions. Aber egal, was man in der Bibel liest, no matter what you read about it in the scripture, Gottes Plan ist es, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. It's God's plan to have fellowship with his people. Und ich habe zwei Bibelverse herausgesucht, die diesen Gedanken unterstreichen. So I looked for two scripture portions who really like emphasis this point. Der erste Vers ist am Anfang der Bibel in 1. Mose 3:8. You find the first verse in Genesis 3 chapter 3 verse 8. Und da steht, und sie, das sind die Menschen, hörten die Stimme Jahwes Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. And they, that are the first human beings, heard the voice of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day. Und warum ist Gott im Garten spazieren gegangen? War es ihm im Himmel zu langweilig? Why was God walking in the garden? Was it too boring in heaven? Nein, sondern er ging herum, weil er mit den Menschen Gemeinschaft gesucht hat. No, he was just walking around in the garden because he was seeking to fellowship with the human beings there. Und der nächste Vers, der befindet sich in Offenbarung 21, Vers 3. The next verse I want to share is Revelation 21, verse 3. Das ist dann, wenn Gottes Mission abgeschlossen ist. It speaks about the reality when God's mission is accomplished. Und da kommt eben diese Stimme aus dem Himmel, die spricht. There's this voice coming from heaven speaking. Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Behold, the tabernacle of God is with men. Und er wird bei ihnen wohnen. And he will dwell with them. Und sie werden sein Volk sein. And they shall be his people. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, and ihr Gott. God himself shall be with them and be their God. Man sieht das auch, Jesus wird angekündigt als Immanuel. And you can see it also in the truth that Jesus is announced as Immanuel. Das ist jetzt nicht sein zweiter Vorname oder sowas. It's not his second name. Sondern es bedeutet Immanuel, Gott mit uns, Gott unter uns. No, it should indicate to us that God is with us. Gottes ganzes Verlangen ist, dich und mich in seine Familie aufzunehmen. God's whole desire is to receive you into his family. Und er will die Ewigkeit mit uns verbringen. And he would like to share eternity with us. Man sieht diesen Gedanken und dieses Konzept sieht man auch sehr stark an den Botschaften von Jesus. You can see also this concept very strongly in all the messages of Jesus. Und ich möchte das gerne in Matthäus 9, Verse 36 bis 38 mit euch durchlesen. And just let us see this in Matthew chapter 9, verse 36. Dort steht, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep, having no shepherd. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter aussende in seine Ernte. Then says he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Es gibt jetzt ein paar Punkte, die ich aus diesen paar Versen rausgreifen will. And there are some points I would like to make from these verses. Das erste, was man liest, ist, dass Jesus bewegt ist über die Volksmenge. The first thing you can see here is that Jesus was moved in compassion about the people he was seeing. In den Evangelien sieht man mindestens 5-mal, dass Jesus durch Menschen bewegt wird. In the Gospels you can see like many times, at least 5 times, that Jesus was moved with compassion about people he was seeing. Also man könnte auch sagen, wir haben etwas an uns, das Jesus nicht kalt lässt. And I could also say like there is something about us that doesn't leave Jesus cold. Und da frage ich mich, wie weit lasse ich mich noch von anderen Menschen, von Mitmenschen bewegen? So I asked myself this question. I'm wondering, like, how am I moved by other people? In Liberia sieht man auf den ersten Blick, woran es den Menschen mangelt. It's very easy to see by first sight, like, what is missing and lacking in the life of Liberian people. Man sieht, worin sie gebunden sind. You can easily see how they are bound. Und es ist ganz offensichtlich, dass sie einen Erlöser brauchen. And it's very obvious that they need a savior. Das ist hier in der ersten Welt ganz anders. And it's totally different in the contrast to what you see here in the so-called first world. Erzähle mal jemanden aus der westlichen Welt, der auf den ersten Blick alles hat. Just go to somebody here who by the first glimpse you might mean that he has everything. Das in Wahrheit genauso gebunden und verloren ist, wie wir es am Anfang in dem Stück hier gesehen haben. If you look closer, you would realize that he is bound in the same way like we have seen it in this skit which was performed before. Der zweite Punkt, auf den ich kurz hinaus will, ist, dass Jesus vergleicht uns hier mit Schafen. And the second point I would like to make is that Jesus is comparing us with sheep. Und ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, das ist nicht unbedingt ein Kompliment. And maybe you realize that's not always a compliment. Als die Martina und ich das letzte Mal im Naturhistorischen Museum waren, da haben wir einen Querschnitt, einen Längsquerschnitt von einem Schafskopf gesehen. The last time we have been in the Museum of Natural Science, we saw like a profile of a sheep's head. Also und das Gehirn von Schafen ist proportional zum Rest ihres Körpers wirklich klein. And the brain of a sheep in proportion to the rest of the body is quite small. Der bekannte Zoologe Alfred Brehm hat über Schafe Folgendes geschrieben. The very famous zoologian Alfred Brehm said this about sheep. Ihre Furchtsamkeit ist lächerlich. Their timidity is really ridiculous. Ihre Feigheit erbärmlich. Their discourage is, or their lack of courage is really like miserable. Jedes unbekannte Geräusch macht die Herde stutzig. Any like unknown noise makes them run away. Blitz und Donner und Sturm und Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich aus der Fassung. Thunder and lightning really take all their calmness. Fallen euch da gewisse Ähnlichkeiten zum Menschen ein? Can you see like the comparisons and how it relates to men? Traurigerweise ja, gerade dann, wenn es den Menschen schlecht geht. And unfortunately and very sadly to say, it is true. There are similarities with men, especially if we are in sadness or if we are in trouble. Und genauso wie bei Schafen ist es so, wenn wir auf uns alleine gestellt sind. And in the same way like it is with sheep, if we are on our own, dann dauert es nicht lange, bis wir uns in Schwierigkeiten befinden. It doesn't take a long time when we are in trouble. Wir Menschen sind dazu geschaffen und wir sehnen uns danach nach Führung. But man is created to have like leadership and we are longing for that. Und wir brauchen jemanden, der uns leitet. And we really need somebody who guides and leads us. Und Jesus sagt in Johannes 10, dass er der Hirte ist, der uns führt und auch sein Leben für uns gibt. So Jesus says like that he is a good shepherd who leads us and even gives his life for us. Der nächste Punkt in dieser kurzen Botschaft. Ist euch dieser, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen eine versteckte Botschaft hinter den Worten Jesu. There's maybe like a hidden message behind these words of Jesus. Weil was sagt Jesus? What is Jesus saying? Jesus sagt, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. He says like the harvest is great, but the workers or the laborers are few. Also arbeiten wir alle doppelt so hart. So let's work a double portion of work. Oder verlieren wir keine Zeit, packen wir es an. So let us not lose any time, just like go for it. Man würde erwarten, dass Jesus irgendwas Proaktives sagt, das uns zu was auffordert. We would expect that Jesus would say something proactive to move us forward. Aber Jesus fordert uns zuerst auf, auch wenn wir die Not sehen, dass wir beten sollen. But Jesus requires from us that even though we see the need, that he would just like pray beforehand. Und ich sehe das auch in meinem Leben, aber die größte Gefahr für Christen ist meistens die, dass sie das Gebet vernachlässigen. And I can see this also in my own life, but the greatest danger in a Christian life is that we have a lack of prayer in our life. Das Geniale an Jesu Worten, als er uns sagt, warum wir beten sollen. But the amazing thing about Jesus' word is like how he explains why we should pray. Er sagt nämlich, betet für Arbeiter. He says like pray for laborers. Also es geht nicht darum, bete, dass jemand errettet wird. He doesn't say like pray that somebody would get saved. Sondern wenn du für Arbeiter betest. He says like the thought is like, if you pray for laborers in the harvest, dann werden diese Menschen auf einmal schwer in deinem Herzen liegen. And these people would be like a burden on your heart. Und du bist deine eigene Gebetserhörung. And you will become like your own fulfillment of your own prayers. Also wenn ich bete, Herr, bitte rette meinen Freund, meinen Kollegen oder jemanden aus meiner Familie. So if I pray like, please, like, Lord, save my friend or somebody, a member of my family. Dann wäre es dazu besser geeignet, als nicht ich selbst zu diesem Freund, Nachbarn, Kollegen, Familienmitglied hinzugehen und ihnen von Gott zu erzählen. And who would be more apt and able to go to my friend or to my family member than myself? Weil jeder von uns hat zu verschiedenen Menschen eine einzigartige Beziehung. Because each one of us has a very special relationship to their friends. Die Gott verwenden möchte, um sich in ihrem Leben zu offenbaren. And it's this very relationship God can use to reveal himself. Und vielleicht habt ihr schon mal diesen Spruch oder diesen Satz gehört, predige alle Zeit und wenn es notwendig ist, dann verwende Worte. And maybe you've already heard like this proverb, be a message at all time and sometimes use words for it, if necessary. Ich persönlich glaube, dass gerade bei Menschen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, and I especially think about people who we deal with on a daily basis, dass früher oder später immer der Zeitpunkt kommt, wo wir Worte verwenden sollen. That sooner or later there will be the moment when we can use the word. Natürlich ist es wichtig, dass wir ein Beispiel sind. And of course it's very important that we would also be an example to them. Oder dass unsere Worte unseren Taten entsprechen. And it's also important that our words and our deeds would go along. Aber wie sollen Menschen verstehen, was die Motivation hinter unseren Taten ist, wenn wir es ihnen nicht erzählen? But how should people understand what's the motivations behind our actions if we don't tell them about the motivation? Es gibt aus allen möglichen Glaubensrichtungen Menschen, die sehr nett sind und die wirklich dafür arbeiten, dass es den Menschen rund um ihnen besser geht. If you look at different world outlooks and beliefs, there are many people who strive for doing good things. Aber sie haben doch nicht das Wichtigste im Leben, die Beziehung zu Jesus. But still, the most important thing in life is lacking, it's a relationship to Jesus. Das können wir auch lesen im Neuen Testament unter 1. Petrus 3, Vers 15. You can also see that in the New Testament in 1. Peter chapter 3, verse 15. Da schreibt Petrus, sondern heiligt Christus in den Herrn in euren Herzen. But sanctify the Lord God in your hearts. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden. And be ready always to give an answer to every man. Der Rechenschaft von euch fordert. That asks you a reason. Über die Hoffnung, die in euch ist. A reason of the hope that is in you. Aber mit Sanftmut und Furcht. But let it be with meekness and fear. Wir sind aufgefordert, Zeugnis zu geben. So we are asked to give testimony. Als Jesus seine Jünger aussendet in Matthäus 10, 16. When Jesus was sending out his disciples in Matthew chapter 16, 10, verse 16. Da gibt er ihnen noch den Rat mit, seid weise wie die Schlange, aber sanftmütig wie die Taube. He gave them the advice, be wise as serpents, but gentle like doves. Nutze jede Chance, das Evangelium weiterzugeben, mündlich. Use every opportunity to share the gospel if it's possible. Aber lass den geistigen Holzhammer liegen, den wir manchmal den Leuten über den Schädel hauen wollen. But leave the spiritual hammer on the side we would like to use to hammer over people. Probier einfühlsam zu sein. Just try to be very sensitive. Hör den Menschen zu, stell Fragen. Listen to the people, ask them questions. Und wenn sie dir ihre Nöte oder ihr Leben erzählen, and if they begin to share their needs and share things about their lives, dann biete ihnen an, dass du für gewisse Situationen in ihrem Leben betest mit ihnen. Then offer them prayer to cover their life situations. Ich glaube, wir wären alle überrascht, wie viele Menschen das wirklich viel bedeuten würde und wie gern sie das in Anspruch nehmen würden. And I think we will be all surprised about how many people would just receive it gladly and so we can pray for them. Mission ist etwas, das uns alle was angeht. Mission is something which is for all of us. Weil Gott sieht die Menschheit eigentlich nur in zwei Gruppen. Because God only sees like two portions of people. Er sieht die Menschen, die zu seiner Familie gehören. He sees those who already belong to his family. Und diejenigen, die noch nicht dazu gehören. And those who are not part of his family yet. Und wenn du zu Gottes Familie gehörst, dann deswegen, weil Gott Menschen in deinem Leben wahrscheinlich verwendet hat, die dich zu ihm geführt haben. And if you are part of God's family, then it's because God used some people in your life to bring you into his family. Und ich bin sicher, dass du, wenn du zurückblickst, dich erinnerst, wer diese Menschen waren. And I'm sure that you remember like who these people were who led you to Christ. Und ich bete, dass wir alle zu solchen Menschen werden in dem Leben von denen, die Jesus noch nicht kennen. And I pray that we would all become people like that in the lives of people who don't know Jesus yet. Ich möchte noch einen Punkt herausgreifen aus Matthäus 9. I would like also to give you another point from Matthew 9. Die Missionsfeld oder die Ernte, wie Jesus sie nennt. The mission field or the harvest field, how Jesus calls it, ist nicht nur groß, sondern sie ist größer. It's not just like great, but it's even greater. Ich habe mir diese Woche mal auf einer Internetseite eine Weltuhr angeschaut. I looked this week on a clock showing the whole world. Und außer der Zeit hat sie auch angezeigt, wie viele Menschen täglich sterben. And it did not only show like the actual time, but also like how many people would die like every moment. Und auch wie viele Menschen geboren werden. And also like how many people are born every moment or every second. Und wenn man ein bisschen herumrechnet, dann kann man grob sagen. With a little calculation, you can say like. Dass jede Sekunde ein Mensch stirbt. That about every second a person is dying. Aber 2 bis 3 Menschen werden jede Sekunde geboren. But 2 or 3 people are also born every second. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die wir eigentlich mit dieser Botschaft erreichen können. So there are more and more people we can reach with this message. Beten wir für Arbeiter in der Ernte. So let's pray for laborers into the harvest. Damit uns die Menschen am Herzen liegen. So that people would be upon our hearts. Und damit wir uns von Gott verwenden lassen. And so that we would also allow God to use us. Der nächste Grund oder das nächste Argument für mich, um nach Liberia zu gehen. The next reason for me to go to Liberia ist meine tiefe Sehnsucht nach Abenteuer. My deep longing for adventure. Versteht mich nicht falsch, wenn ich hier jetzt von Abenteuern spreche. Please don't misunderstand me if I'm talking about adventures. Es geht jetzt nicht um Adrenalin. It's not about adrenaline. Oder in ein drittes Weltland zu gehen, dort auf dem Boden zu schlafen und sich zum Teil von Insekten zu ernähren. It's not about going to a third world country, camping on the floor and eating insects. Sondern was ich unter Abenteuer verstehe, sind Gottes große Taten in meinem Leben und davon dann Zeugnis zu geben. But what I mean by adventure is like God's mighty works in my life, which I can testify about. Wie wir am Anfang jetzt gerade eben in diesem Stück gesehen haben. As we have seen like in the skit in the beginning, ist das Menschen zu Jesus zu führen, ist geistliche Kriegsführung. To lead people to Jesus is like spiritual warfare. Weil unser Feind ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern er ist die geistliche Macht des Bösen in himmlischen Orten. Because our enemy is not from flesh and blood, but like he is a spirit. Sieht man in Epheser 6:12. You can see that in Ephesians chapter 6, verse 12. Und Christus hat vor 2000 Jahren eine Operation hinter feindlichen Linien durchgeführt. And Jesus Christ like worked his works behind the enemy's line. Er hat Menschen aus der Dunkelheit ins Licht geführt. He led like people from darkness into light. Und damals hat Jesus Satan vernichtend geschlagen. And at that time Jesus defeated the enemy Satan completely. Weil wer zu Jesus gehört, ist außerhalb von Satans Reichweite. Because whoever belongs to Jesus is out of reach of Satan. Und diese Schlacht von damals, die damals begonnen hat, ist noch nicht vorbei. But this battle that started or began at that time is not yet accomplished completely. Sondern sie findet jeden Tag statt. But it's still going on like every day. Rund um uns. We can see that around us. Ich liebe diese Bibelverse, die diesen Abenteuergedanken in sich tragen. I love these Bible verses who have like this adventure resort behind it. Mein Lieblingsvers ist Psalm 18, Vers 30, was das angeht. If I think, for example, about Psalm 18, Vers 30. Dort steht eben, denn mit Gott kann ich auf Raubzug gehen. It says, like, with God I can make a raid. Und wir sind alle dazu eingeladen, in Satans Reich einzufallen und ihm Menschen zu klauen. And we are all invited to make a raid with God into the kingdom of Satan to steal like his people. Wie Peter am Anfang gesagt hat, ist Satan immer noch der Herr dieser Welt. As Peter said in the beginning, Satan still is the prince of this world. Und wir befinden uns in seinem Gebiet. And we are in his environment. Also nutzen wir die Chance. So let's use like this opportunity. Es gibt noch ein zweites wichtiges Prinzip, was Abenteuer angeht. There's a second important principle if we think about adventure. Und das findet man sehr gut in Psalm 107, Verse 23 bis 24. You can see that in Psalm 107, Verse 23 and 24. Dort kann man lesen, die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben. Diese sehen die Taten Jahwes und seine Wunderwerke in der Tiefe. Those who set out on deep waters and do trade on the oceans, these are those who who see the wonders of God and the mighty deeds of God, yeah, in the deep. Ja, yeah, sehr gut. Manchmal ist es notwendig, dass ich meine vertraute Umgebung oder das sichere Festland hinter mir zurücklasse. Sometimes it's important that I would leave like my endeared and familiar environment, damit ich Gottes Wunder und seine Taten sehe. So that I could see God's miracles and mighty deeds. Und das, was ich will, dass ihr euch behaltet, ist: Glaube wird manchmal mit R-I-S-I-K-O buchstabiert. And I want you to remember that faith is sometimes spelled also Risiko. Yeah? Also in English it's R-I-S-K. Yeah. Und manchmal bedeutet Glaube, Risiken einzugehen. And sometimes it means, faith means like to enter into risks. Einer der Bibelcharaktere, die das sehr schön veranschaulichen, ist Jonathan. And one of the Bible characters who really exemplifies this is Jonathan. Sieht man in 1. Samuel, Vers, Kapitel 14, 1 bis 15. You can see that in 1 Samuel, chapter 14, verse 1 to 15. Man liest, dass er und sein Waffenträger im Land herumgegangen sind. You can see like how he and his armor bearer went around in the country of the Philistines. Und auf einer Bergspitze sahen sie diesen Wachposten, diesen Stützpunkt der Philister. And on the hill they saw like the guards and the checkpoints of the Philistines. Und Israel und die Philister befanden sich zu der Zeit im Krieg. And Israel and the Philistines were at war with one another at this time. Und Jonathan wusste, dass für Gott nicht entscheidend ist die Größe oder die Stärke seiner Armee. But Jonathan knew that it's not a matter of the size of an army, how God can perform his victories. Also hat er mit seinem Waffenträger ein Zeichen ausgemacht. So he agreed upon a certain sign with his armor bearer. Und so sagte er, wenn sie uns auffordern, zu ihnen heraufzukommen, wissen wir, dass Gott sie in unsere Hand gegeben hat. If they ask us to come up to them, then we know that God has given them into our hands. Wenn wir sehen, dass sie herabklettern, dann wissen wir, es ist Zeit zum Laufen. But if we see that they climb down, then it's time to run. Die Geschichte endet damit, dass Jonathan und sein Waffenträger zwei Leute, eine ganze Garnison der Feinde ausgelöscht haben. But the story ends with that Jonathan, his armor bearer, like just wipes out a whole garrison of Philistines. Und dieser Sieg war sehr wichtig für Israel, weil es die Israeliten wieder aufgerüttelt hat, die sich schon vorher unter der Knechtschaft der Philister gelebt haben. And this victory was very important because it was a kind of a wake-up call for the Israelites who thought already to be defeated by the Philistines. Und viele wurden davon ermutigt. And many were encouraged by this victory. Und ich habe keine Ahnung, was Jonathan sich dabei gedacht hat. And I have no idea was Jonathan was thinking in his head about the situation. Ich könnte mir da denken, dass er vielleicht an Gideon dachte, der mit 300 Mann eine Armee von Hunderttausenden Midianitern besiegt hat. But maybe he was thinking about Gideon, who received the victory over a very big army, just with 300 men against 100,000. Und was ich daraus mitnehmen möchte aus dieser Geschichte ist: Nimm Gottes Wort ernst. What I would like to stress in this story is that really take God's word as serious. Und bete dafür, dass Gott die richtigen Türen aufmacht und die falschen Türen schließt. and really pray that God would open the right doors and close the wrong ones. Und du wirst sehen, wie Gottes Plan in deinem Leben Gestalt annimmt. You will see like God's plan would become reality in your life. Und das ist auch schon der letzte Punkt, warum ich nach Liberia gehen möchte. Das ist Gottes Plan in meinem Leben. And that's the last reason I would like to share why I go to Liberia. I think it's really God's plan for my life. Weil je mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr wünsche ich mir, dass mein Leben nach seinem Plan abläuft. Because the more I get to know God, the more I desire that my life would play out according to his plans. Wenn ich eines Tages vor ihm stehe, dann möchte ich die Worte aus Matthäus 25, Vers 23 hören. Because one day if I stand before the Lord, I would like to hear these words which are written in Matthew 25:23. Und zwar sagt er dort, recht so, mein treuer und guter Knecht. And he says like, well done, my good and faithful servant. Das bedeutet nicht, dass ich keine Fehler begehen werde oder dass ich hin und wieder hinfallen werde. It doesn't mean that I wouldn't make mistakes or maybe like even fall or stumble sometimes. Aber ich möchte in Abhängigkeit zu Gott leben. But I would like to live in a dependency of God, with God. Und ich möchte immer wieder aufstehen, wenn ich niederfalle. And I would like to get up immediately after I fall. Um mich von Gott führen zu lassen, braucht es vor allem eines, und das ist wieder Glaube. And to be led by God, like one thing is very, very important. It's our faith. Glaube habe ich vorher gesagt, dass es manchmal heißt, Risiken einzugehen. Before I said like faith means sometimes to enter into risks. Aber diesmal heißt es, Glaube bedeutet, ich muss vertrauen. But I think at this moment it means also especially faith is trusting. In Jesaja 55:9 lesen wir, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind, sondern viel höher. In Isaiah 55:9 we see that his thoughts that are not our thoughts, but they are even much higher thoughts. Und deswegen ist es schwer, Gottes Plan und seine Absichten nachzuvollziehen. And so it's very difficult to understand and grasp God's intentions and his plan. Und vielleicht kommt mir sein Plan widersinnig vor. Sometimes it might be that his plan doesn't make sense to me. Aber das ist okay, weil in Jeremia 29:11 heißt es. But that's fine because in Jeremiah 29:11 it says. Heißt es, dass seine Gedanken für mich gut sind und dass er mir ein Ende mit Hoffnung schenken will. It says that his plans for me are good plans and he would like to give me the expected end. Jesus hat am Kreuz dafür gesorgt, dass wirklich jeder, der es will, in Gottes Familie hineinkommen kann und Teil von Gottes Mission sein kann. At the cross, Jesus Christ took care that each and every person could be a part of his family and join him. Und ich möchte Folgendes nochmal wiederholen. And I would like to repeat this. Gott ist gut alle Zeit. God is always good at all times. Er wird wegen Menschen bewegt. He is moved by his people. Und er hat nur das Beste für dich im Sinn. And he has always the intention to give you the best. Das bedeutet aber nicht, dass es das Einfachste oder das Bequemste ist. It doesn't mean it's the easiest or maybe like the most comfortable. Wenn man nicht mit Gott geht, dann hat man noch nichts zu gewinnen. If you don't walk with God, then you have nothing to win. Aber man kann alles verlieren. But you can lose everything. Deswegen ist es so wichtig, lasst uns bitte gleich morgen anfangen, jede Gelegenheit zu ergreifen, um anderen Menschen von Jesus Werk am Kreuz zu erzählen. So it's so heute. Important. So okay. Let's start right now to share our faith with other people that they would receive him. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen nachvollziehen können, was mich dazu bewegt, dorthin zu gehen. So I hope that you can really like understand now a little bit how I'm motivated to go to Liberia. Ich möchte noch festhalten, dass Mission nicht nur in dritte Weltländern stattfindet. I would also like to share or like make it important, like stress the fact that mission is not only like for the third world countries. Sondern Mission findet da statt, wo jemand mit Christus geht. I think that mission is everywhere where a person walks with Christ. Ja, lasst uns beten. So let's pray. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Tag heute noch einmal. Heavenly Father, thank you for this day. Danke für deine Mission, danke, dass du uns darin verwendest. Thank you for your mission and that you would use us in your plan. Ich danke dir für die Arbeit in Liberia. Thank you for the work in Liberia. Und ich danke dir dafür, dass hier diese Arbeit ein Zeugnis in Österreich ist. And thank you also that this work is a great testimony here in Austria. Ich danke dir, dass du uns nie alleine lässt, so dass wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Thank you that you never leave us nor forsake us, so that we would also know, always know what we have to tell other people. Sondern dass dein Heiliger Geist uns immer eingeben wird, wie wir uns rechtfertigen sollen. Because your Holy Spirit is with us to inspire us how we should give an account of your goodness. Und falls du heute hier bist und nicht weißt, was es heißt, in Gottes Familie, zu Gottes Familie zu gehören. And if you might be here and don't know what it means to be a part of God's family. Oder nicht weißt, was es heißt, Jesus als seinen Retter anzunehmen. Or if you don't know what it means to receive Jesus Christ as your personal savior. Dann bitte, himmlischer Vater, es tut mir leid, was ich getan habe. Then simply pray, Heavenly Father, I'm regretting for what I've done. Ich bitte dich, dass du mich reinwäschst. Please cleanse me, make me pure. Ich danke dir für Jesus Opfer am Kreuz für mich. And I thank you for Jesus sacrifice at the cross. Und ich lade dich, Jesus, ein, in meinem Herzen Platz zu nehmen. Jesus, I invite you to come into my heart and be my savior. Und mein Leben in deine Hand zu nehmen. And take my life and lead it with your strong hand. In Jesu Namen. Amen. So I ask for that in Jesus' name. Amen.